Bom, bom, bom, bom, bom. Co říká Krám, aby napsal na papír, co říká Chantal, co říkám já. A já říkám, že pan. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Kafka. Wir sind die Kafka Band aus Prag. We are the Kafka Band from Prag. Ich heiße Franz Kafka. Mein Urgroßvater, der hieß auch schon Franz Kafka. Auch mein Großvater ist Franz Kafka und auch mein Vater ist Franz Kafka. Das ist mein Kafka-Beinsbrei. Kafka Unchained. Der entfesselte Kafka. Hörcomic von Małgorzata Żerwy und David Zane Meyerowitz. Kafka Unchained. Kafka entfesselt. Kafka Unchained. Was? Kafka und Comics? Ja, Kafka Comics. Von drei weltberühmten Comiczeichnern. Einer Französin. Si on veut dire tous mes noms, c'est Chantal Louise Marie Montelier. Voilà. Die mit 17 Jahren Kafkas Verwandlung entdeckt und sich sofort mit Kafka identifiziert hat, wegen ihres dominierend kafkaesken Vaters. Et je me sentais moi-même très métamorphosée par le regard de mon père. Un père qui portait sur moi un regard pas très valorisant, quoi. Er behandelte sie schlecht, weshalb sie beschloss, il fallait que je sois métamorphosée en cafard, quoi, indigne de vivre. Sich in ein ekliges Insekt zu verwandeln, nicht wert am Leben gelassen, dazu da zertreten zu werden. Un insecte assez vil. Voilà. Und dann haben wir einen Amerikaner. Robert Crumb. Die 60s Underground Comic Legende, Erfinder von Fritz the Cat und Mr. Natural. You know, I got to feel a real kind of like soulmate in Kafka. It was kind of mystical actually. Der sich auch Kafka seelenverwandt fühlt wegen Alienation and self-loathing. Selbsthass? Klar. Kafka ist für Crumb a creature that's a worm. At some point he compares himself to a worm. Ein Wurm. In seinen Briefen an seine Braut Felice Bauer schreibt Kafka: Schließlich bist du doch ein Mädchen und willst einen Mann und nicht einen weichen Wurm. Dann kommt unsere Prag-Connection. Mein Name ist Jaromír Švejdík. Er heißt Jaromír Švejdík. Ich habe einen Pseudonym Jaromír 99. Mein Spitzname ist Jaromír 99. Der tschechische Illustrator und Popmusiker Jaromír 99. Ale já si myslím, že Kafka svým způsobem byl taky takový jakoby punker. Ich meine, Kafka war eigentlich auch ja, so ein bisschen sowas wie ein Punk, ja. Wir passen gut zusammen. Wer übersetzt da für 99? Ich bin Jaroslav Ludíš, ich bin Autor, Schriftsteller. Ja, aus Tschechien. No, teď se stal ještě lídrem kapely. Kafka und jetzt bin ich der Bandleader bei Kafka. Kafka Band. Das ist ein bisschen verrückt. Ja, aber trotzdem. Kafka in Comics, unmöglich. Kafka ist dunkel, düster, obskur, ominös, schwere Kost, oder? La bande dessinée a toujours une image un peu suspecte, quoi. En tout cas pour les tenants de l'art officiel et noble. Comics sind Verfechtern der Hochkultur meistens suspekt. Et voilà. I really get the impression that there's so much free association in his work that he was kind of in the hypnagogic state when he wrote a lot of it. Hypnagogischer Zustand? Das ist der Moment kurz vor dem Einschlafen. Laut Robert Crumb versetzte sich Kafka also in eine Vorschlaftrance, um zu schreiben. Eine Art Pseudo-Halluzination. I think that he was kind of like half asleep. Schreiben, notiert Kafka, ist ein tieferer Schlaf, also Tod. Und so wie man einen Toten nicht aus seinem Grabe ziehen wird und kann, so auch mich nicht vom Schreibtisch in der Nacht. And that allows your mind to free associate. I've done some of that myself in drawing comics. Also, bei den Kafkas zu Hause in Prag, circa 1913. Ich will schreiben, mit einem ständigen Zittern auf der Stirn. Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. Alle Türen höre ich schlagen. Der Vater durchbricht die Türen meines Zimmers und geht im nachschleppenden Schlafrock durch. Walli fragt durch das Vorzimmer wie durch eine Pariser Gasse, ob denn des Vaters Hut schon geputzt ist. Die Wohnungstür wird aufgeklinkt und lärmt wie aus kataralischem Hals. Der Vater ist weg. Jetzt beginnt der zartere, zerstreutere, hoffnungslosere Lärm von den Stimmen der zwei Kanarienvögel angeführt. Josef K., du bist verhaftet und egal was du machst. Es gibt keinen Ausweg, also rein in die Schlacht. Du bist verhaftet, kriegst dich selbst in den Bann. Hast du keine Einsicht, bist du ewig gefangen. Du bist verhaftet. August 1914. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Inmitten dieser welterschütternden Ereignisse setzt sich Kafka eines Nachts hin und schreibt einen welterschütternden Einleitungssatz für die Weltliteratur. Njakulni amne kuwarone sosal Josef K. nachte benibus lanyu ko japon jemele kaso donte deful won dofidona wala musiba. Warte mal, was soll das jetzt? Ja, das ist die Übersetzung auf Wolof. Wolof? Eine Lokalsprache im Senegal. Im Senegal? Und was soll der Satz heißen? Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Und wer sind Sie? Ja, also ich bin Mbaise, Deutschlehrer in Senegal. Ist Kafka überhaupt ein Begriff im Senegal? Und der Prozess? Ja, das auch. Das ist eine gewöhnliche Geschichte bei uns, dass jemand ging in der Polizei und sagt zu ihnen, ja, Kafka oder so hat so und so gemacht. Ich gebe ein paar Geld, damit er verhaftet wird oder so. Ich wache auf und werde von Wächtern ohne Grund verhaftet. Sie selbst wissen nicht warum, ich kann es nicht verkraften. Sag, wer sind die Leute und wer hat sie geschickt? Denn ohne dass ich was getan hätte, haben sie mich erwischt. Also, guten Tag, mein Name ist Tobias Stoll. Ich bin 19 Jahre alt und bin auch bekannt unter dem Kafka-Rapper. Ja, ich musste noch eine Prüfung halten in Deutsch. Mein Name ist Herr Mahnke, ich bin Deutschlehrer in Mannheim. Ich hatte vor 2 Jahren einen Schüler im Abitur, habe ich also gewusst, dass er selber Raps schreibt. Und als er dann sich vom Kafka, eins unserer Sternchenthemen fürs Abitur, so begeistert gezeigt hat und sehr fasziniert war von der Lektüre der Prozess, da habe ich ihn doch mal darauf angesprochen und gesagt, wie sieht's aus, willst du nicht mal darüber einen Rap schreiben? Ich denke, Kafka hätte den Rap auf jeden Fall auch viel besser geschrieben als ich, ist klar. Ich denke, dass ich mich ganz anders artikuliere wie er halt. Ein bisschen auch so vielleicht den Mannheimer Dialekt ist vielleicht ein bisschen rauszuhören. Also ja, ich versuche die Aggressivität eher nicht durch Worte, sondern eher durch meine Stimme. Der Studentin führt die Frau, doch sie wehrt sich nie. Mich entführt der Prozess, er ist mir so viel wert wie nie. Mein Advokat holt. Du wurdest ja interviewt dann auch von verschiedenen Zeitungen. Und in einer war zu sehen ein Foto von deinem Tonstudio. Und zwar ist das dein umgebauter Kleiderschrank. Und das erinnert ja auch an diese Rumpelkammer. Er meint diese Szene aus dem Prozess. Als K. an einem Abend den Korridor passierte, hörte er hinter einer Tür, hinter der er immer nur eine Rumpelkammer vermutet hatte, Seufzer ausstoßen. In der Kammer selbst aber standen 3 Männer. »Was treibt ihr hier?« »Herr, wir sollen geprügelt werden, weil du dich beim Untersuchungsrichter über uns beklagt hast.« Und nun erst erkannte K., dass es wirklich die Wächter Franz und Willem waren und dass der Dritte eine Rute in der Hand hielt, um sie zu prügeln. »Herr, wenn ihr wüsstet, wie schlecht wir bezahlt sind, ihr würdet besser über uns urteilen. Eure feine Wäsche hat mich verlockt. Es ist natürlich den Wächtern verboten, so zu handeln. Es war Unrecht, aber Tradition ist es, dass die Wäsche den Wächtern gehört. Es ist immer so gewesen, glaubt es mir.« Es ist ja auch verständlich. Was bedeuten denn noch solche Dinge für den, welcher so unglücklich ist, verhaftet zu werden? Oh! Ah! No! No! Ah! Lass dich nicht durch solche Reden rühren, sagte der Dritte zu K. Die Strafe ist ebenso gerecht als unvermeidlich. Oh! Ah! Die deutsche Sprache ist ein exzellentes Beispiel dafür. Ihr habt Probleme, mehr als zwei Konsonanten hintereinander. Das sind drei. Wolta, Woltava. Also ist der Name Moldau ein bisschen einfacher. Okay, we are coming to the end of our boat trip. One more last thing. Very good tip for you. If you want to save money in Czech Republic, stop drinking water and Coca-Cola. You must drink beer. Beer is cheaper than water or Coca-Cola, so please save water, drink beer. Beer tastes better than water, yeah? Hallo, liebe Chair. Guten Abend, good evening. Es ist mit Kafka Band Sprache. We are Kafka Band from Prague. Wir sind Kafka Band aus Prague. Und das hier ist das Schloss. Tohle je zámek. This is the castle. Written by Franz Kafka. Und ja, es fing so an. Es war spät abends, Oskar am Kap. Es war spät abends, Oskar ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Auch nicht der Schwester Lichtschein deutete das große Schloss an. Ja, es ist allein also das Setting auf das Schloss ist irgendwie, ich empfinde das sehr böhmisch, sehr tschechisch oder mitteleuropäisch. Die Kneipe, in die er reinkommt, ja, wo die Männer sitzen beim Bier, die Bauern sitzen beim Bier. Also da musste ich an meinen Vater denken oder ich bin auch in einer Kleinstadt auf dem Lande aufgewachsen und das waren einfach immer, also die könnte da jederzeit passieren, dass ein Fremder reinkommt und diese Männer, was ist das für einen komischen Vogel da in der Tür, ja. Scheinbare Leere empor. Dann ging er ein Nachtlager suchen. Im Wirtshaus war man noch wach. Der Wirt hatte zwar kein Zimmer zu vermieten, aber er wurde vor dem späten Gast äußerst überrascht und verwirrt. Protože já jsem z toho malého města jako rozděleno na nějaké struktury, kde jsou, já jsem byl pankáč, takže jsem byl na té nejnižší příčce. Jaromír kommt aus einer Kleinstadt, also der war Punk. Und es ist immer sehr schwer, immer noch von diesem so einem Ebene, so in die, aus dieser Kaste sozusagen, in eine andere rüber zu gehen. Also das Schloss ist in uns. Also der hat das, der kann das sehr gut nachvollziehen. Einige Bauern waren noch beim Bier, aber er wollte sich mit niemandem unterhalten. Holte selbst den Strohsack vom Dachboden und legte sich in der Nähe des Ofens hin. Warm war es, die Bauern waren still. Schlief er. když v těch malých městech jsou dvě hospody, jedna pro ty sedláky a druhá pro ty úředníky. Also du hast immer überall hast du auch zwei Kneipen. Eine ist so für die ganz einfachen Männer, wo nur Bier ausgeschenkt wird, und die andere ist so ein bisschen für die so ein bisschen reicher sind. Da wird gekocht zum Beispiel. Do ty hospody u mostu můžou chodit lidi jako kouřit ještě a můžou si tam brát psy. Jo. Diese Kneipe zur Brücke kann man noch mit dem Hund rein und kann man da rauchen. In dieser Schlosskneipe, in der anderen wird öfters jetzt nicht mehr geraucht und du kannst da nicht mit dem Hund rein. Dieses Gefühl auch bedroht zu sein von auch etwas so Fremdem. Einer kommt und bringt so Unruhe mit, ja. Die Tschechen haben auch so immer so sehr viele Vorbehalte den anderen gegenüber, ja, das ist einfach immer so, haben so Angst von dem Fremden. Und der K bringt doch auch eine gewisse Unruhe mit, ja. Herr Landvermesser, sagte ein Mann, hier könnt ihr nicht bleiben, verzeiht die Unhöflichkeit. Ihr wundert euch wahrscheinlich über die geringe Gastfreundlichkeit, aber Gastfreundlichkeit ist bei uns nicht Sitte. Wir brauchen keine Gäste. Gewiss, sagte K. Wozu brauchtet ihr Gäste? Aber hier und da braucht man doch einen, zum Beispiel mich, den Landvermesser. Das weiß ich nicht, sagte der Mann langsam. Hat man euch gerufen, so braucht man euch wahrscheinlich. Das ist wohl eine Ausnahme. Wir aber, wir kleinen Leute, halten uns an die Regel. Das könnt ihr uns nicht verdenken. Das haben wir alle zusammen, diese Bierkultur. Egal, ob du jetzt zum Schloss gehörst oder nicht zum Schloss gehörst, wir alle trinken Bier. Und das sehen wir auch ganz schön auch in dem Buch. Das ist, was uns verbindet. Die einzige Demokratie ist das Bier. Im Ausschank saßen einige Bauern. Das Bier wurde von einem jungen Mädchen ausgeschenkt, das Frieda hieß. Ein unscheinbares, kleines, blondes Mädchen mit traurigen Augen und mageren Wangen. Frieda! Frieda, kennen Sie Herrn Klamm? Fragte K. Ja, wollen Sie Herrn Klamm sehen? Sagte Frieda. Durch das kleine Guckloch übersah K. fast das gesamte Nebenzimmer. An einem Schreibtisch saß Herr Klamm. Ein mittelgroßer, dicker, schwerfälliger Herr. Der schwarze Schnurrbart war lang ausgezogen. Auf dem Tisch stand ein Bierglas. Der hat doch nicht getrunken, ne? Kafka hat keinen Alkohol getrunken. Es gibt so, man sagt in Franz eine Legende, es gibt zwei große Schriftsteller, Jaroslav Hašek und Franz Kafka. Und man sagt, die haben sich nie in Prag getroffen. Weil der eine saß in den Kneipen im Keller und der andere war oben in den Cafés. Ja? Also das war der Kafka. Ja? Aber offenbar hat das der Kafka doch gut alles beobachtet. Der muss das doch sehr gut kennen, wie wir das auch aus dem Schloss ja kennen, wie toll das beschrieben ist. Diese Kneipenszenen sind einfach sehr genau, sehr präzise beschrieben, sehr, sehr, sehr tschechisch. Kafka a eu toute sa vie, qui fut assez courte, la mort sur les talons. Der Tod folgt Kafka Zeit seines Lebens. Also zeichnet Chantal Montelier auf fast jede Seite ihrer Graphic Novel Der Prozess wie besessen. La présence de la mort, peut-être sous forme d'un petit squelette à chapeau, qui court derrière le personnage de Joseph K. Einen niedlichen Knochenmann mit Melone, der ständig an Joseph K. hängt und ihn verfolgt. Aber laut Chantal hat Kafka einen Fluchtweg im... Il est sauvé par le sexe, à mon avis. Voilà. Sex? Kafka? Der geschrieben hat, Sexualität ist die Sehnsucht nach Schmutz? Oder der Koitus ist die Bestrafung für das Glück des Beisammenseins? It's a funny kind of sex in Kafka, though, you know? It's very kind of oblique and neurotic sex. Which I completely identify with. Für Robert Crumb ist Kafkas Sex verschämt und neurotisch. Nein, im Gegenteil, sagt Chantal Montellier. Et en même temps, je pense qu'il réagit avec beaucoup de vitalité, beaucoup d'appétit de vie, cette attaque intérieure par sa vie amoureuse, sexuelle, libidinale. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aimait bien baiser, quoi, par exemple. Kafka liebte es, offensichtlich zu vögeln. Zum Beispiel im Prozess. Josef K. wird von Leni, der Pflegerin des Advokaten Huld, gefragt. Haben Sie eine Geliebte? Nein. Oh, doch. Ja, wirklich. Denken Sie nur, ich habe sie verleugnet. Je pense qu'il était plutôt attiré par les belles femmes assez girondes plutôt que les laidons sexagénaires comme moi. Donc, voilà. Kafka ist eher angezogen von schönen, gut geformten Frauen als von hässlichen 60-Jährigen wie ich, sagt Chantal. Aber Leni ist eine Ausnahme. Attraktiv, aber... Mag sie also jetzt ihre Geliebte sein? Hat sie aber irgendeinen körperlichen Fehler? Einen körperlichen Fehler? Ja, ich habe nämlich einen solchen kleinen Fehler. Sehen Sie? La seule scène où je ramène du fantastique, je pense que ça s'y prête, c'est la scène avec l'infirmière, qui est monstrueuse. Eleni hat für Chantal etwas Monströses. Sie spannte den Mittel- und Ringfinger ihrer rechten Hand auseinander, zwischen denen das Verbindungshäutchen fast bis zum obersten Gelenk der kurzen Finger reichte. Elle a des mains comme celles des batraciens, quoi, très profondément bizarre. Hände wie ein Frosch. Et peut-être que d'ailleurs ça ajoute à l'attrait sexuel, l'attirance un peu, voilà, pour une certaine forme d'étrangeté de Joseph K. Aber gerade diese Abnormität ist es, die Joseph K. antörnt. Was für ein Naturspiel, was für eine hübsche Kralle. Mit einer Art Stolz sah Leni zu, wie K. staunend immer wieder ihre zwei Finger auseinanderzog und zusammenlegte, bis er sie schließlich flüchtig küsste und losließ. Oh, Sie haben mich geküsst. Une espèce de folie du corps, quoi. Wahnsinn des Körpers. On ne sait plus où commence l'animal, où finit l'humain, et inversement. Man weiß nicht, wo das Tier aufhört und der Mensch anfängt. Da glitt ihr Knie aus. Mit einem kleinen Schrei fiel sie fast auf den Teppich. K. umfasste sie, um sie noch zu halten, und wurde zu ihr hinabgezogen. Jetzt gehörst du mir. Il y a plus d'érotisme quand il y a plus de danger. Gefahr steigert die Erotik, sagt Chantal. Insbesondere für Leni, erklärt der Advokat. Es ist eine Sonderbarkeit Lenis, dass sie die meisten Angeklagten schön findet. Sie hängt sich an alle, liebt alle, scheint allerdings auch von allen geliebt zu werden. Wenn man den richtigen Blick dafür hat, findet man die Angeklagten wirklich oft schön. Das allerdings ist eine merkwürdige, gewissermaßen naturwissenschaftliche Erscheinung. Kafka à sa manière un peu macho quand même. Kafka als macho, klar, was sonst? Son désir qui compte, il leur saute volontiers dessus. Plus c'est quand même un fils de bourgeois, Kafka. Seine Geilheit zählt und er springt nach Belieben auf jede, dieser kleine Bourgeois Kafka. Da ist Pepi, das Barmädchen aus dem Schloss. Nun ja, sagte Pepi. Du hast weder Arbeit noch Bett. Komm zu uns. Meine Freundinnen werden dir gefallen. Wir werden es dir behaglich machen. Wir Mädchen werden nicht auf uns angewiesen sein und in der Nacht nicht mehr Angst leiden. Komm zu uns! Et ces femmes, leur corps existe, mais leur parole existe peu. Diese Frauen, ihre Körper existieren, aber zu sagen haben sie nicht viel. Meint Chantal, diese militante Feministin. Das alles sind natürlich Unterstellungen. Gespinste von Chantals gestörtem feministischen Hirn, sagt sie selber. Je sais pas, mais tout ça c'est évidemment des suppositions et des élucubrations de ma cervelle féministe dérangée. Es geht aber noch weiter. Oh! Ah! No! No! Ah! Wir werden uns ja ganz nackt ausziehen müssen, sagte Willem. Ach so, sagte K. und sah den Prügler genau an. Er war braun gebrannt wie ein Matrose. Es gibt so dieser sadomasochistischen Szene in der Rumpelkammer, wo ja die beiden Wächter bestraft werden. Warte mal, wer spricht da jetzt? Mein Name ist Rainer Stach. Ich bin der Autor einer dreibändigen Kafka-Biografie, an der arbeite ich seit 1995 etwa. Ach so, ein Kafkaologe. Es gibt in Kafkas Manuskript noch eine weitere Passage, die hat er allerdings gestrichen, so eine Art Traumpassage, wo Josef K. fantasiert, dass er vor dem Tintorelli kniet. Tintorelli, der Maler, saß auf seinem Sessel und K. kniete vor ihm, strich über seine Arme und umschmeichelte ihn auf jede Weise. Tintorelli wusste, wonach K. strebte, aber er tat, als wisse er es nicht und quälte ihn dadurch ein wenig. Und ja, es ist sehr stark homoerotisch getönt und es läuft auch auf eine Unterwerfung hinaus. Er ließ sich nicht durch Tintorellis schamloses Lächeln beirren, das dieser mit erhobenem Kopf ins Leere richtete. Er bestand auf seiner Bitte und verstieg sich mit den Händen bis zum Streicheln von Tintorellis Wangen. K. trug heute ein neues, langes, dunkles Kleid. Es war wohltuend warm und schwer. Kafka je humor trošku jiný než jako takový ten televizní třeba, řekněme. Diese Schmerzengrenze ist bei jedem Mensch anders und auch so diese Humorgrenze oder Humorschwelle ist auch bei jedem Mensch woanders. Und Kafka ist ein anderer Humor, als wenn man sie so ein tschechisches Fernsehen. In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Aus der Erzählung Ein Hungerkünstler. Damals beschäftigte sich die ganze Stadt mit dem Hungerkünstler. Von Hungertag zu Hungertag stieg die Teilnahme. Jeder wollte den Hungerkünstler zumindest einmal täglich sehen. An den späteren Tagen gab es Abonnenten, welche tagelang vor dem kleinen Gitterkäfig saßen. Well, he's a skinny guy, like me. Der von Robert Crumb. Für sein Buch Kafka, gezeichnete Hungerkünstler, sieht Robert selbst verdächtig ähnlich. Yeah, again, I had this identification with Kafka, so sometimes the thin, sensitive male star character looks a little bit like me and a little bit like Kafka, and you know. Und nun sahen die Kinder staunend mit offenem Mund zu, wie er bleich im schwarzen Trikot mit mächtig vortretenden Rippen auf hingestreutem Stroh saß, angestrengt lächelnd Fragen beantwortete, auch durch das Gitter den Arm streckte, um seine Magerkeit befühlen zu lassen, dann aber wieder ganz in sich selbst versank und niemanden sich kümmerte. It's funny, it is funny, when he's, you know, fading at the end. He's like laying in that cage and nobody is interested anymore and people are gotten bored with the hunger artist. They want something more sensational to look at. Einmal fragte ein Aufseher, warum man hier diesen gut brauchbaren Käfig mit dem verfaulten Stroh drinnen unbenutzt stehen lasse. Man rührte mit Stangen das Stroh auf und fand den Hungerkünstler darin. Du hungerst noch immer? Wann wirst du denn endlich aufhören? The guy in charge, they come up and they're kind of sarcastic towards him. That's very funny. It's very funny. And he asked them, I always wanted people to admire my fasting. And so they say, yeah, we do admire it. Immerfort wollte ich, dass ihr mein Hungern bewundert, sagte der Hungerkünstler. Wir bewundern es auch, sagte der Aufseher entgegenkommend. Then he says, the hunger says, you shouldn't. Ihr sollt es aber nicht bewundern, sagte der Hungerkünstler. Nun, dann bewundern wir es also nicht, sagte der Aufseher. And they said, well, all right, we don't admire. Great, that's funny. That's the way real life is in a way, and yet it's also dreamlike and surreal. It's dream stuff. Warum sollen wir es denn nicht bewundern? Weil ich hungern muss, ich kann nicht anders, sagte der Hungerkünstler. Da sieh mal einer, sagte der Aufseher, warum kannst du denn nicht anders? Weil ich, sagte der Hungerkünstler, hob das Köpfchen ein wenig und sprach mit wie zum Kuss gespitzten Lippen gerade in das Ohr des Aufsehers hinein, damit nichts verloren ginge. Und nun kommt einer der größten jüdischen Witze der deutschsprachigen Literatur. Weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt. Hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich hätte kein Aufsehen gemacht und mich voll gegessen wie du und alle. That's funny. It's so absurd. Na klar, es geht ums Essen. Okay, he dies and then the supervisor says, all right, clean up this mess. That's great. Nun macht aber Ordnung, sagte der Aufseher. Und man begrub den Hungerkünstler samt dem Stroh. Ich sitz verzweifelt am Schreibtisch und weiß nicht, wo mein Kopf ist. Tagelang nicht konzentriert, hoff, verliere mein Job nicht. Meine Kräfte schwinden, ich verliere diesen Kampf. Das Gericht muss nicht suchen, meine Schuld zieht es an. Was ist deren Plan und warum bin ich verhaftet? Was hab ich getan, warum habe ich die Kraft nicht? Mein Ewig steht mein Über-Ich, also bin ich nicht ich. Nicht das Gericht spricht mich schuldig, ich richt mich. Es ist so, dass die Schüler eigentlich diesen Prozess sehr gut nachvollziehen können und dass die Schüler eigentlich selbst in der Situation von Josef K. stecken. Gerade in der heutigen Leistungsgesellschaft ruht ein ganz großer Druck auf den Schülern. Die Schüler werden immer mehr eigentlich in diese Arbeits- und Leistungsgesellschaft gedrängt. Ich bin nie Mensch geworden, nur wie ein Hund gestorben, denn um Mensch zu werden, musste ich wie ein Josef K. Und die Schule ist auch überall und omnipräsent und sie ist auch nicht transparent. Auch für die Frage, warum lesen wir den Prozess? Ja, weil es im Kultusministerium irgendwo so entschieden wird für die Schulen, dass das eine Abiturslektüre ist. Und dann ist das schon irgendwo im Prinzip wie dieses Gericht, das so unerreichbar ist. Und das zeigt, glaube ich, auch diese enorme Bedeutung des Prozesses. Und dass die Schüler eigentlich sich in einer ähnlichen Lage befinden. Ich denke, dass der Prozess von daher wichtig ist, um eine Lehre draus zu ziehen, um am Ende nicht wie ein Hund zu sterben, eben wie Josef K. selbst, sondern zu kämpfen und dagegen anzugehen und selbst aktiv zu werden. Also, mein Name ist Erwin Krottenthaler. Ich bin seit 12 Jahren hier im Literaturhaus Stuttgart und habe die letzten Jahre diverse Projekte hier umgesetzt und jetzt hier die Ausstellung K. Kafka in Comics. Aus einem Lautsprecher dringt Orson Welles. Er liest vor dem Gesetz aus dem Prozess. Kafka arbeitete in der Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen in Prag. Industriearbeiter waren immer von schlimmen Arbeitsunfällen betroffen. Diese gehörten in Kafkas Zuständigkeitsbereich. Und jetzt? Wie betrunken fielen die Leute von den Gerüsten herunter, in die Maschinen hinein. Was man hinaufgibt, das stürzt hinunter. Was man heruntergibt, darüber stürzt man selbst. Und man bekommt Kopfschmerzen von diesen jungen Mädchen in den Porzellanfabriken, die unaufhörlich mit Türmen von Geschirr sich auf die Treppe werfen. Und wer sind Sie? Ich heiße Franz Kafka. Wo kommen Sie denn her? Ich lebe in Salzburg. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Einkäufer. Mein Urgroßvater, der hieß auch schon Franz Kafka. Auch mein Großvater hieß Franz Kafka und auch mein Vater hieß Franz Kafka. Kloprozess steht an der Herrentoilette. Selbst im Klo hört man Kafka. Also als Franz Kafka 3 Jahre alt war, wurde mein Urgroßvater geboren, schon in Österreich. Seine Mutter, sie hieß Kafka und stammte aus Böhmen, aus Südböhmen, aus der Gemeinde Meinetschlag. hieß es damals. Heute heißt es Malonti in Tschechien. Es ist nur einen Steinwurf über der Grenze zum heutigen Österreich. Ja. Also, was ist nun Kafkaesk? Stumpfe Bürokratie, übermächtig, böse. Und humorvoll. Man erzählt zum Beispiel folgende Geschichte, die sehr den Anschein der Wahrheit hat. Ein alter Beamter, ein guter, stiller Herr, hatte eine schwierige Gerichtssache, welche besonders durch die Eingaben des Advokaten verwickelt worden war, einen Tag und eine Nacht ununterbrochen studiert. Das ist eine Szene, die ist so slapstickartig, dass ich mal stark vermute, dass Kafka das aus dem Kino hat. Sagt Rainer Stach, der Kafkaologe. Gegen Morgen nun, nach 24-stündiger, wahrscheinlich nicht sehr ergiebiger Arbeit, ging er zur Eingangstür, stellte sich dort in Hinterhalt und warf jeden Advokaten, der eintreten wollte, die Treppe hinunter. Die Advokaten sammelten sich unten auf dem Treppenabsatz und berieten, was sie tun sollten. Kafka war ein großer Kinogänger. Ich bin mir ganz sicher, dass das auch eine Slapstick-Szene ist, die er aus dem Kinomatografen hat. Schließlich einigten sie sich darauf, dass sie den alten Herrn ermüden wollten. Immer wieder wurde ein Advokat ausgeschickt, der die Treppe hinauflief und sich dann unter möglichstem, allerdings passivem Widerstand hinunterwerfen ließ, wo er dann von den Kollegen aufgefangen wurde. Das dauerte etwa eine Stunde. Dann wurde der alte Herr wirklich müde und ging in seine Kanzlei zurück. An Kafka Bücher ranzukommen war vor der Wende nicht so leicht. Der war einfach auf einer Liste sozusagen der Autoren, die verboten waren. Ja. In den 60er Jahren wurde er entdeckt, in der Zeit des Prager Frühlings. Dann in der Zeit dieser Normalisierung 1968, als sie rauskam, da war das wirklich persona non grata wieder. Und dann erst mit Gorbatschow und den späten 80ern kam wieder so eine Wiederentdeckung von Franz Kafka. Er wusste nicht, warum er so enttäuscht war, als er die Gehilfen erkannte. Sie kamen ihm doch entgegen und die Laterne befreiten ihn doch von der Finsternis, in der es ringsum gegen ihn lärmte. Herr Landvermesser, da Sie so freundlich sind, selbst mich aufzusuchen, muss ich Ihnen freilich die volle, unangenehme Wahrheit sagen. Sie sind als Landvermesser aufgenommen, wie Sie sagen, aber leider, wir brauchen keinen Landvermesser. Es wäre nicht die geringste Arbeit für ihn da. Die Grenzen unserer kleinen Wirtschaften sind abgesteckt. Alles ist ordentlich eingetragen. Besitzwechsel kommt kaum vor und kleine Grenzstreitigkeiten regeln wir selbst. Was soll uns also ein Landvermesser? Die Müdigkeit kam wieder. Ganz durchfroren kam er zu Hause an. Kerzen waren niedergebrannt. Es war überall finster. Ein böses, böses Wetter. Tak mi první, co mě napadlo, že ten pocit znám. Ja, dieses Gefühl kenne ich doch. Dieses Gefühl ist mir sehr nah. Er hatte sehr oft auch das Gefühl, dass ich nicht in diese Stadt hingehöre. Die Geschichte muss dort spielen, wo er das kennt, in der Gegend, aus welcher er kommt. Ein böses, böses Wetter. Ein böses, böses Wetter. Ein böses, böses Wetter. Wenn du bist, Lawon, Georg, Samsa, yow ci ay gënt yu yéme te jéggi dayo dal di gis ci biir gënt gi mu ngi gis jëmmam ci digguk lalam mu dal di soppaliku sax bu ngande te raglu. Das ist doch der erste Satz aus der Verwandlung. Wieder Mbaise aus dem Senegal. Als Georg Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Und was sagt man im Senegal zu solch unheimlichen Geschehen? Das ist gar nicht so fremd. Eine häufige Geschichte in Afrika ist es. Vielleicht kann man sagen, dass er etwas Böses getan hat, dass Gott oder ein Mann zu diesem Ungeziefer verwandelt hat. Oder man kann sagen auch, dass er ein außerordentlicher Mensch ist. In Klammern, ja. For me, the bug was not particularly horrifying, although the people are repulsed because it's this big giant insect. But because of the character of the insect is so harmless, it's not a menacing insect. Das Ungeziefer in die Verwandlung ist keineswegs ein Monster, kein Raubtier. He doesn't want to hurt anybody or anything, isn't he? Doesn't have any predatory urges at all towards the people. Robert Crumb findet es sogar liebenswert. So then to me becomes almost lovable bug. So I made him a kind of a big fat beetle. He's not a monstrous thing, you know, he's not like a thing out of a horror movie. Gregor Samsa stammt aus keinem Horrorfilm. It's very Jewish self-hatred type of humor. Which you find in Lenny Bruce and other Jewish humor. Jüdische Selbstverachtung. Wie bei dem amerikanischen Komiker Lenny Bruce, der sich selber darstellt als something really repulsive. Abstoßend. Something repugnant about them. Abscheulich. And that all comes out of alienation. Und know? Befremdlich. Alienation and that kind of pain of alienation. Die Qual der Entfremdung. To make turn it into humor, but it's a dark humor, that's all. Fantasien der Selbstvernichtung finden sich massenhaft in Kafkas Tagebuch. Immerfort die Vorstellung eines breiten Selchermessers, das eiligst und mit mechanischer Regelmäßigkeit von der Seite her in mich hineinfährt und ganz dünne Querschnitte losschneidet, die bei der schnellen Arbeit fast eingerollt davonfliegen. Ich träume davon, bei dir zu sein, ohne Unterbrechung, auf der Erde. Kein Platz für unsere Liebe. Nicht im Dorf, nicht anderswo. Tief unter der Erde, um uns herum nur Tote. Lebende finden uns nicht. Luboko, pod zemí, kolem jen mrtví jsou, živí nás nenajdou. Kafka rád tvořil, ale nedělal to proto, že by chtěl být slavný, nebo že by to chtěl někde vydávat, spíš to chtěl zničit ty knihy. Kafka mochte sehr das Schöpfen, der mochte das Schreiben sehr, aber zugleich war da dabei auch noch eine sehr destruktive innere Kraft, der wollte ja die Bücher zu verbrennen. Das hat sowas Destruktives, von was auch Punk in sich hat. Ich stelle mir ein Grab vor, tief und eng. Wir hatten es umarmt. Mein Gesicht an deinem, deins an meinem. Niemand will uns mehr sehen. Auf der Erde ist kein Platz für unsere Liebe. Tief unter der Erde, um uns herum nur Tote. Lebende finden uns nicht. Luboko, Potsemi, Kolem. someone has actually reached out and touched you from the grave. Da greift einer aus dem Grab nach dir. This guy's been dead since what, 1924? Der Kerl ist seit 1924 tot. That's amazing, is that you can feel so close with someone who's been dead for a couple generations back. Erstaunlich, dass man sich jemandem, der seit zwei Generationen tot ist, so nah fühlen and kann. Touch something that's universal, this alienation. There's something loathsome about you. And it's a social thing. Der etwas Universales berührt, diese Entfremdung, dass da was Abscheuliches an dir ist im Sozialen. Part of you knows that you're not loathsome, but part of you feels loathsome in relation to society, to other people. Ein Teil von dir weiß, dass du nicht abscheulich bist, aber ein Teil von dir fühlt sich abscheulich in Bezug auf andere Leute. Il montre aussi la sottise de tous ces gens qui n'ont pas intégré le fait qu'ils sont mortels. Kafka zeigt die Dummheit all dieser Leute, die die Tatsache, dass sie sterblich sind, nicht begriffen haben. Qui ne voient pas ce qu'il peut y avoir de monstrueux aussi dans la vie, quoi. Die nicht sehen, dass es im Leben Ungeheuerliches gibt. Lui, Kafka, voit le monstrueux dans la vie. Et donc ça mène un décalage qui peut produire le rire. Er, Kafka, sieht das Monströse im Leben. Und das führt zu einer Verschiebung, die Lachen auslösen kann. Le monde actuel a tendance à faire le contraire de ce qu'a fait Kafka. Le monde dans lequel nous sommes, nous, voilà, Européens, Français, Allemands, est un monde qui évacue l'étrange, qui évacue le macabre, qui évacue le cadavre. Die Welt, in der wir leben, Europäer, Franzosen, Deutsche, ist eine Welt, die das Unheimliche ausblendet, die das Makabre, den Kadaver, evakuiert. Dort lagen sie. Sie suchte etwas und er suchte etwas. Sie suchte etwas und er suchte etwas. Wütend, Grimassen schneidend, sich mit dem Kopf einbohrend in der Brust des anderen, suchten sie. Und ihre Umarmungen hatten sie nicht vergessen. Sorgen erinnern sind sie nur an die Pflicht zu suchen. Wie Hunde, wütend, Grimassen schneidend. Sie suchte etwas und er suchte etwas. Wie Hunde. Sie hörten Kafka Unchained, der entfesselte Kafka. Ein Hörcomic von Malgorzata Gerwe und David Zane Meyerowitz. So schaden sie einen Körper und hilflos und enttäuscht. Es sprachen Leslie Malton und Felix von Manton. Chantal Louise Marie Montelier. Robert Krumm. Jaromir Schwejig. Jaroslav Ludisch. Baisei. Tobias Stoll. Herr Manke. Rainer Stach. Erwin Krottenthaler. Franz Kafka. Mit der Kafka-Band aus Prag. Regie: Die Autoren. Ton: Lutz Pahl. Redaktion: Ulrike Bajor. Kafka Band. Goodbye. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem österreichischen Rundfunk 2014.